Herzlich willkommen zur Null-Ausgabe einer ganzen Reihe von Interviews, die im Rahmen von Brandywine und Baldwin, einer kleinen Science-Fiction-Serie, führen wollen. Die nullte Ausgabe ist deswegen auch keine erste Ausgabe, weil es kein wirkliches Interview ist, was wir hier führen. Im Wesentlichen ist es ein Selbstgespräch von mir. Mein Name ist Marco Bacchera und ich möchte erstmal erzählen, was so in der nächsten Zeit passieren soll, was in den nächsten Ausgaben kommen soll und was meine Eindrücke und Erlebnisse von den Dreharbeiten und der Nachproduktion von Brandywine und Baldwin sind. Zunächst einmal will ich sagen, was es überhaupt ist. Brandywine und Baldwin ist eine Serie, eine kleine Science-Fiction-Serie mit einem sehr trashigen Charakter, die sich zum Ziel gesetzt hat, andere Science-Fiction-Serien und natürlich sich selbst und das Fernsehen und eigentlich alles, was es sonst noch so gibt, auf die Schippe zu nehmen. Da gibt es zwei Helden, eben Brandywine und Baldwin, verkörpert von Falco Diekmann und Heiko Kerkin, die in ihrem Raumschiff durch den Weltraum fliegen und ja versuchen, die Welt zu verbessern, Abenteuer zu durchleben oder ganz andere wichtige oder auch eher unwichtige Dinge zu erledigen. Meine Aufgabe bei dieser Staffel war es zum einen, Kamera zu führen, Ideen beizusteuern, eine Rolle zu übernehmen und jetzt letztendlich auch die Computeranimation zu gestalten und noch zu berechnen, zu modellieren und viele andere Kleinigkeiten. Das ist wohl auch so ein Prinzip von Amateursendungen, dass es keine wirklich feste Aufgabenteilung gibt, sondern dass jeder irgendwie für alles auch verantwortlich ist. Deshalb werden wir auch in der nächsten Ausgabe einmal mit Falco Diekmann sprechen, der die wesentlichen Ideen zu dem Ganzen beigesteuert hat, der das Drehbuch geschrieben hat und den ganzen Laden auch so ein wenig am Laufen gelassen hat. Dann gibt es noch andere Menschen, mit denen wir sprechen können. Das wird sich dann aber rausstellen, was wir da so machen. Steht jetzt noch nicht so fest. Man kann mit Darstellern sprechen, man kann mit Leuten hinter der Kulisse sprechen. Man kann viele andere Sachen machen, die mir jetzt nicht einfallen. So, jetzt kommt mein Teil sozusagen, also die Sache, wofür ich verantwortlich war. Oder zum großen Teil, die mir jetzt auf jeden Fall noch präsentesten im Gedächtnis geblieben ist, sind eben die Computeranimationen. Die älteren Staffeln und Folgen von Brandywine und Baldwin sind alle an einem Amiga entstanden, beziehungsweise die letzte Staffel dann schon an einem PC, was wohl noch, ich glaube, ein 486er war. Man sieht also die langen Entwicklungszyklen und da haben wir die Animationen dann mehr recht mal schlecht gemacht. Sie wurden dann mit der Zeit auch immer besser und erreichen jetzt natürlich einen ungeahnten neuen Höchststand, der bei der nächsten Staffel, sofern es denn eine geben wird, wahrscheinlich sowieso wieder übertroffen werden wird. Zunächst mal möchte ich bemerken, dass die Animation an sich bzw. die Modellierungen sich weitaus zeitintensiver gestalten, als man vorher wohl angenommen hat. So sind wir jetzt schon seit Monaten, vielleicht ist es auch schon über ein Jahr dabei, diese Animation zu erstellen. Zunächst haben wir erstmal nur die Modelle erstellt von den einzelnen Raumschiffen, von Planeten, von Sonden und anderen tollen Dingen, die ihr dann in der Serie zu sehen bekommt. Und haben dann jetzt vor kurzem angefangen, diese Modelle zu animieren. Wir haben erst gedacht, ja, das Modellieren würde lange dauern und die Animationen würden dann schnell von der Hand gehen, weil ja im Wesentlichen die einzige Aufgabe darin besteht, ein paar Kästchen, Würfelteile durch den Weltraum zu schicken und auf irgendwelchen Bahnen anzuordnen. Na, wie es aber dann wohl häufig so bei Computern ist, ist man dann leider, ja, man bekommt Probleme, mit denen man vorher nicht so gerechnet hat. Und eben auch solche Probleme hatten wir. Da waren dann jetzt vor kurzem, gab es eine neue Version von der Software, die wir benutzen. Blender heißt sie. Ist frei verfügbar und wird auch im kommerziellen Bereich teilweise eingesetzt. Ist also doch sehr gut. Und bei dieser Software haben wir dann festgestellt, dass bei älteren Modellen, die wir hatten, einige Bilder nicht mehr geladen wurden, beziehungsweise sie wurden nicht einfach nur geladen, sondern sobald dieses Bild, eine Textur von einem Raumschiff etwa, sobald diese Textur benutzt werden sollte, ist das Programm komplett abgeschmiert. Zunächst mal wusste man überhaupt nicht, was überhaupt passierte, hat das dann natürlich an allen anderen Stellen gesucht und ja, schließlich ist man dann darauf gekommen, dass es an diesem Bild, an dieser Textur, die über einem Fenster in irgendeinem Raumschiff hängt, dass es daran gelegen hat. Das ist so ein klassisches Beispiel dafür, wie kleine Probleme durch den Computer dieses Schaffen doch ziemlich stark blockieren können. Man hat dann mit wirklich Kleinigkeiten zu kämpfen, die sonst eigentlich total irrelevant sind. Ein anderer Punkt, den ich einmal ansprechen möchte, waren die Dreharbeiten. Die gestalteten sich anfangs in realen Kulissen, und zwar auch eher unangenehm, weil ich da eine Maske tragen musste und auch geschminkt war und das Ganze darunter dann doch häufiger Kopfschmerzen verursacht hat, weil die Dreharbeiten eben auch in geschlossenen Räumen stattgefunden haben und das Ganze irgendwie unter einer gewissen Anspannung durchgeführt wurde und man, ja, es war teilweise eher unangenehm. Trotzdem aber hatte man beim Spielen schon ein gewisses Gefühl für die ganze Situation, die sich da abspielte. Die späteren Sachen, in denen ich allerdings auch nicht immer wirklich involviert war, waren Szenen, die wir vor einer Blue Box gedreht haben. Das heißt, wir haben eine Brücke von einem Raumschiff einfach auf eine blaue Fläche projiziert. Das sollte eigentlich den meisten jetzt bekannt sein. Und davor wurde dann gespielt. Das ist, wenn man das sehr lange durchführt, stundenlang, sehr zermürbend, diese Technik. Man hat kein wirkliches Spiel, man hat keine richtige Kulisse, an der man sich orientieren kann und ja, ich muss schon sagen, dass ich damit eher unerfreut war. Aber Falco wird da wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen sofort dementieren und viele Vorzüge dieser Blue Box Technik, die das erste Mal zumindest bei B&B angewandt wurde, uns erläutern. So, um das Ganze nicht zu sehr ausarten zu lassen, möchte ich das jetzt hier beenden, um auch noch ein wenig auf die späteren Folgen, um noch ein wenig Zeit für die späteren Folgen übrig zu lassen. Verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick gewonnen. Bin natürlich jederzeit für alle Fragen, Kommentare oder sonstigen Anregungen stehe ich zur Verfügung. Vielleicht kann man dann auch noch weitere Interviews einbauen und ja, seid also gespannt, was noch weiter kommen wird in der Zwischenzeit, bis also die Animationen fertig gerechnet sind, die Modelle fertig modelliert sind, die Animationen fertig erstellt wurden. In dieser Zwischenzeit halten wir euch durch diese kleinen Audioschnipsel bei der Stange und hoffen, dass es euch gefallen hat und dass es bald besser wird. Euer Marco.